Hallo und herzlich willkommen zu Runde 3 der kleinen A-Spaßigkeit mit der A-Terrasse, präsentiert von Dominik. A-Spaßigkeit? Kennt ihr noch, wie hieß denn diese Band, die dann diesen Song auch hatte? Leck mich am B, B, leck mich am C, C und dann G. Absolut, ja, du hast vollkommen recht und ich hätte es vergessen. Die haben auch kein gutes Ende gefunden, glaube ich. Ja, ich hoffe allerdings, dass die alle noch am Leben sind. Ah, okay. Wobei das eigentlich schon fast wieder witzig ist. Speaking of fast schon wieder witzig, Jürgen, du hast doch eine Folge, die ein Hörer oder eine Hörerin vorbereitet hat. Und die möchtest du uns doch jetzt kredenzen. Also erstmal muss ich sagen, du musst noch deine provokante Frage loswerden. Und vorher habe ich noch eine nicht ganz so provokante Frage, weil mir noch was anderes gerade in die Hände gefallen ist, als ich nach Folgen gesucht habe. Haben wir jemanden, der ursprünglich nicht aus Franken stammt, hier in diesem Call? Ja, das bin ich. Das ist sehr gut. Doppelte Verneinung. Ich komme ursprünglich aus Franken. Entschuldigung. Ach so. Oh. Ich bin kein Franken. Aber okay, einen haben wir. Sehr gut. Und die Vanessa hat auch gemeint, dass sie nicht aus Franken wäre, oder? Genau. Ich habe hier nämlich aus dem Ruhrpott. Ruhrpott. Ich habe hier nämlich einen Briefumschlag von Meo Ada, die ihr ja vielleicht noch kennt, die sich schon öfter mal bei uns gemeldet hat. Und den habe ich hier seit Monaten auf meinem Schreibtisch stehen und da steht groß drauf, Notfallpaket, wenn ihr mal nicht fränkische Gästinnen habt. Nicht vorher öffnen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und das ist mir gerade in die Hände gefallen und ich denke, das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit, hier einmal reinzuschauen. Der macht es nochmal und derweilen, ich habe jetzt die Stimmen nicht gut genug unterschieden, ob der Olli oder der Tobi meinten, dass sie quasi nicht aus Franken sind. Weil die jetzige Folge wird nämlich präsentiert von unserem Achterrassen mit auf der Terrasse Sitzer, dem Olli. Hallo Olli. Hallo. Warst du derjenige, der nicht aus Franken ursprünglich kommt oder war es der Tobi? Ich war der, der die Frage falsch verstanden hat. Okay, das heißt, du bist aus Franken. Alles klar. Die provozierende Frage für dich, sind Franken die besseren Menschen? Hängt davon ab, was man Leuten haben will. Wenn man jemanden haben möchte, einfach bloß im Eck hockt und den ganzen Tag nichts sagt, ja. Okay, alles klar. Das, die Vanessa aus dem Ruhrpott denkt sich gerade, was gibt's? Genau. Olli, was möchtest du, dass die Nachwelt über dich weiß? Ja, am besten alles. Meine Memoiren liegen bereit, die fange ich gleich an. Das sind dann 100 Hinweise auf meine Person. Oh. Das Wichtigste davon ist aber eigentlich, ich habe einen Podcast, coastercast.de. Da rede ich über Freizeitparks und Achterbahnen und so ein Gedöns. Und experimentieren so ein bisschen rum, was man alles in dem Podcast machen kann. Mein Lieblingsexperiment ist jetzt. Oder das zum ersten Mal hören, der Dominik. Da haben wir schon öfter drüber geredet. Ja. Nein, was? Doch, klar. Aber mein Gedächtnis ist wirklich scheiße, aber dann war ich garantiert ähnlich begeistert, weil ich das Thema Achterbahn ist nämlich voll meins. Super, dann müssen wir mal, da darfst du mal zu mir kommen. Musst du mich mal in Achterbahn einladen, zwinker, zwinker. Genau, aber allein der Wort mit Achterbahn. Bitte, I see what you did there. Genau, aber Olli, genau, ein Podcast, bei dem du lockerflockig ausprobierst, was du tun möchtest. Ja, schön. Meine Lieblingsachterbahn hat nur eine Kurve und die geht um 90 Grad nach oben. Ja, es ist in Ordnung, dein Bitcoin-Kurs geht total durch die Decke, wir haben schon tausendmal gehört. Hallo, ich rede vom Superman im Six-Flex. Ja, jetzt wieder. Da machst du jetzt aber ein Fass auf. Weil Warum? Je nachdem, wenn du fragst, hat halt keine Kurve, keine richtige, deswegen ist eventuell auch keine Achterbahn. Naja, es ist mehr schon so eine Einzerbahn, aber das ist doch egal, solange es Spaß macht. Achterbahn-Insider-Wissen, ich sehe schon. Absolut fantastisch. Sehr cool. Kannst du den Namen noch einmal sagen? Und wie gesagt, schick auch gerne mir den Link durch, dann kann ich den auch mal teilen. Der Podcast hat den äußerst einfallsreichen Namen Coastercast. Und den findet ihr auf coastercast.de. Einfach zusammengeschrieben. Super. Noch eine weitere provozierende Frage. Wie sehr stehst du gerade unter Druck nach den fantastischen Ergebnissen deiner Vormitrater? Sehr natürlich. Das Problem ist jetzt, dass scheinbar der Jürgen gerade eine Frage ausgewählt hat, die für Nicht-Franken gedacht ist. Und das macht es für mich ja noch mal schwerer. Ja, ich hatte jetzt nämlich eigentlich extra eine Hand verlesen, eine Folge für dich ausgewählt und jetzt fallen mir aus diesem Briefumschlag plötzlich 14 eingerollte Zettel entgegen. Ich teile gerade mal ein Foto in auf unserer Achterrasse und ich weiß nicht so recht, wo mich das jetzt hinführt, aber ich fürchte, ich werde die jetzt einen nach dem anderen aufmachen müssen. Oh oh. Soll ich? Even more Geraschel. Es steht nichts darauf. Oh doch. Oh. Rückseite. Du sollst vielleicht mal checken, ob quasi da irgendwas steht von mit dieser Geheimtinte. Es ist einfach ein länglicher Zettel, der ungefähr Platz hat für unseren kompletten Podcast-Namen. Würde da, glaube ich, komplett schön draufpassen. Aber es steht ein einzelner Buchstabe ganz links am Rand. Und zwar ein R. Wahrscheinlich jetzt auch deswegen das mit den Nicht-Franken. Weil okay. Der gemeine Franke kann das R nicht richtig aussprechen. Schau ich mal, was auf den anderen Zetteln ist. Das sind gerollte R's. Ja, das sind noch mehr R's. Das ist noch ein gerolltes R. Oh, I see what you did there, ein gerolltes R. Boah, ey. Ich habe jetzt monatelang auf diesen Umschlag geguckt und jetzt sind hier 14 gerollte R's drin. Ich werde verrückt. Meo. Ich finde es super. Meo. Das ist der beste Gag ever. Wenn sie der das laufende Gag, den je jemand auf meine Kosten gemacht hat. Bitte sag mir, das ist wirklich, ist es so? Sind es wirklich nur gerollte R's? Ich bin noch nicht ganz durch, aber. Das ist ja überragend. Es ist ja absolut überragend. Also ganz, ganz dicken Applaus von meiner Seite auch so. Moment hier. Aha. Oh Hut Gott, ab, Meo. Die Frau ist ja lustig. Hut ab. Sehr gut. Ich packe die jetzt alle aus und dann kann ich ja doch zur Hand verlesen. Aber du hast das schon mal gelöst. Das ist doch schon mal was. Schon mal sehr gut gelöst. Du hast das Rätsel um den Zettel. Hammer. Tobi. Aber das ist doch super, das kannst du so an Leute verteilen, mit denen du zu tun hast, die nicht aus Franken kommen, dass die auch ein gerolltes R haben. Ja, deswegen steht es ja da auch drauf. Notfallpaket, wenn ihr mal nicht fränkische Gästinnen habt. Aber da hätte es jetzt vielleicht nicht ich öffnen dürfen. Ich meine, wenn das irgendwo wieder vor Ort möglich ist, dass du Leute. Es ist einfach, es ist herrlich. Es ist. Ich finde es großartig. Okay, dann muss ich doch jetzt auf die andere Folge zurückgreifen. Und zwar hat mir der Harald eine E-Mail geschrieben mit dem fiesagenden Betreff Norleich. Harald hat uns schon öfter geschrieben, deswegen schreibt er hier auch, Hallo Jürgen, nachdem mein Erstlingswerk heute gelaufen ist, das war am 20.02., hätte ich hier noch einen zweiten Fall diesen Jahres. Noch einen zweiten Fall aus meiner 2020er Sommerproduktion. Diesmal kann Philipp mitraten, damit ihr nicht wieder alle 10 Hinweise plus Joker braucht. Erstens. Ich wurde geboren. Wow. Punkt. Ich wurde geboren am 21. März 1960 als Sohn reicher Eltern in meinem geliebten Heimatland. Bekannt bin ich vor allem unter dem Mädchennamen meiner Mutter. 1960. Also ich finde es beeindruckend, dass jetzt irgendwie alles im gleichen Zeitraum gefühlt stattfindet. Ich rolle hier noch so lange. Alles Leute, die nach der Lebenserwartung eigentlich noch leben könnten. Also ich meine, 50er, 60er ist jetzt auch nicht so lange her. Ja. Costa Cordalis. Das stimmt, zwischen dieser Folge und der letzten Folge ist meine Mutter geboren und die lebt noch, als ich zuletzt nachgesehen habe. Das ist jetzt total der Dark-Moment mit Time Travel und so, wenn zwischen der letzten Aufnahme und der jetzigen Aufnahme deine Mutter geboren worden wäre. Zweitens, obwohl ich meine größten Erfolge als angestellter englischer Arbeitgeber errang, deren Geschicke ich jahrelang maßgeblich lenkte, kehrte ich immer gerne in meine Heimatstadt zurück. Glaube ich jetzt halt einfach mal. Du sagtest 1960, richtig? Ja, das sagte ich. Okay. Das wird mir zu heiß mit Philipp hier, ich lese weiter. Drittens. Mein letzter Boss, in Klammern auch ein Engländer, saß nach einem Unfall in einem Mietauto leider im Rollstuhl. Das ist jetzt schon ein weit hergeholter Hinweis, muss ich sagen. Also das Schicksal von jemandens Arbeitgeber. Ich weiß nicht, wie gut man das weiß. Viertens, mein größter Konkurrent und Gegner war ein französischer Professor und wir schenken uns zeitlebens beruflich nichts und waren beide sehr erfolgreich. Er ging 1993 in den Ruhestand und wir befreundeten uns dann. Er war dann aber ein Jahr später einer meiner Sargträger. Okay. Jemanden aus dem Uni-Umfeld. Und da war jetzt auch versteckt quasi der Todeszeitpunkt. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Sportler. 100% denke ich all in. Welche Sportart, Philipp? Ich glaube, es ist nicht etwas, was man ohne... Ich hätte jetzt eher auf sowas wie Rennsport getippt, weil du da nicht so primär jemand hast, der sofort in jungen Jahren sich für einen Beruf entscheidet und da komplett drin bleiben muss, wie bei so einem Fußballer oder ähnliches, sondern wo du so ein bisschen so einen Quereinstieg haben kannst und auch eher so ein, so eine Karriere nebenher haben kannst oder eine andersartige Karriere noch, die man vielleicht irgendwann parallel mit Bildung und Ähnlichem aufbaut. Noch viel mehr als bei einem, Fußballer oder so. In welchen Hinweis interpretierst du das jetzt gerade rein? Das ist ein sehr interessanter Gedankengang. Nee, in den Professor, weil ich glaube sozusagen jemand, der im Fußball ist, wenn der da drin alt wird, selbst als Torwart ist ja irgendwann spätestens, keine Ahnung, ich sag jetzt mal mit 40 Schluss, dann wirst du ja eher Fußballtrainer oder ähnlichem. Von daher, und beim Rennsport glaube ich, dass du dann entweder sowas wie Fahrstallleiter wirst oder dass du wirklich noch so einen zweiten Wind in deinem Leben hast und dann noch etwas komplett anderes machen kannst. Und das wird mich dahin treiben. Interessanter Gedanke. Vielleicht ist Professor aber auch der Ringname von dem mexikanischen Luchadero. Nee, wie heißt er? Luchador. Fünftens. Ich starb 1994 bei einem Arbeitsunfall sonntags auf einem Gelände vor der Haustür unserer großen Konkurrenz. Tags zuvor war dort schon ein Kollege von mir verunglückt und zwei Tage zuvor ein Landsmann von mir, der aber überlebte und dem ich in der Notaufnahme beistand. Dieser trug bei meiner Beerdigung meinen Sarg, kann sich aber nach eigenen Angaben danach gar nicht mehr daran erinnern. Es ist der Typ, der halt gestorben ist an dem gleichen Wochenende wie Ayrton Senna. Und es ist nicht Ayrton Senna, sondern der andere, der da gestorben ist in Imola. Der Schnellinge? Ich mag, wie du denkst. Senna ist ja nicht englisch, oder? Es war nicht die Rede von englisch. Nein, englischer Arbeitgeber. Die Rede von, genau, vom englischen Arbeitgeber. Es war im zweiten Hinweis eigentlich schon sehr klar angedeutet, weil da stand, deren Geschicke ich jahrelang maßgeblich lenkte. Oh. Da habe ich mir schon gedacht, oh ja, das wird jetzt einer hören und auf die Goldwaage legen und dann hier den Ayrton Senna ausspucken. Jetzt? Natürlich war es Ayrton Senna. Oh. Mann! Oh nein! Ich habe mir auch vorhin schon gedacht, aufs zweite Mal. Ich dachte, diese Person wäre Engländer. Aber das ist halt das Krasse, dass an diesem Wochenende zwei Leute gestorben sind. Oh, hattest du die Ahnung schon? Während die Philipp wahrscheinlich über den Sport geredet hat. Ja, da kam mir der Gedanke natürlich schon, da, weil ich gedacht habe, welcher berühmte Rennsportler ist denn schon länger tot? Aber ich war fast sicher, dass ihr den schon gehabt hättet. Das war natürlich auch mein Problem. Ich könnte mich zumindest nicht erinnern, aber das hat nicht unbedingt was zu sagen. Ich werde es mal nachschauen, aber ich bin mir sicher, was ich schon getan habe, ist die fantastische Dokumentation zu pluggen, die es über Ayrton Senna gibt. Also das ist ein typischer Fall von, egal wie viel du dich interessierst für Sport, Motorsport, Brasilien, was auch immer, das ist wirklich wert, die zu sehen. Das ist der gleiche Typ, der quasi die Dokus gemacht hat über Amy Winehouse und über Diego Armando Maradona. Und der ist auch Oscar prämiert und der ist einfach unglaublich talentiert, was Dokus angeht. Und das ist ein extrem faszinierendes Leben, Ayrton Senna. Auch vergöttert. Auf der Überholspur. Ich roll hier mal noch ein R. Sechstens. Man flog mich in meinem Sarg in der Business Class einer normalen Linienmaschine in die Heimat. Ah ja, das ist auch nicht schlecht. Wofür man ein paar extra Sitzreihen ausbaute. Zu meiner Beerdigung kamen 2 Millionen Menschen. Es gab eine 3-tägige Staatstrauer, in der angeblich im ganzen Land keine Verbrechen verübt wurden. In Klammern, für mein Land sehr unüblich. Das ist eine interessante Behauptung. Siebtens. Meine Religion war mir zeitlebens sehr wichtig, aber ich neigte nach Aussagen meiner Kollegen nie zum Missionieren. Achtens, es gibt heute eine Stiftung unter meinem Namen und sogar eine Comicfigur, die Einnahmen kommen bedürftigen Kindern meiner Heimat zugute. Neuntens, ich starb in der Tamburello mit viel Pech, weil eine gebrochene Radaufhängung mein Visier durchbohrte. Ich war zuvor 3-mal Weltmeister. Und nochmal neuntens, in meinem Todesjahr wurde mein neuer größter Konkurrent Michael erstmal Weltmeister. Er sollte mich dann später in allen Statistiken noch überflügeln. Er lag aber auch zum Zeitpunkt meines Unfalls in der WM schon weit voran. Mein Name ist Ayrton Senna da Silva aus São Paulo, Brasilien. Viele Grüße, Harald. Ja, also Vanessa, ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich habe dir sehr deutlich gesagt, am Anfang, wie mit deinen zwei Mitratern, komm dir nicht blöd vor, schmeiß es einfach rein und weißt du, das ist alles gut, eine Lektion fürs nächste Mal. Ja. Mhm. Aber welcher Religion gehört er denn jetzt an? Ja, wahrscheinlich katholisch, halt. Oder? Ja, ja. Die Brasilianer sind doch sehr, sehr christlich unterwegs. Ja, sehr katholisches Land, aber hätte jetzt auch sein können, dass es ein anderes ist. Nee, tatsächlich. Passt da gerade. Die Legende besagt, dass der Papst mal quasi Brasilien besucht hat, also damals Johannes Paul II. Und der, ich glaube, es war der Bürgermeister von Rio de Janeiro, hat ihm quasi seinen Wunsch, dass er quasi die Favelas besuchen möchte, hat versucht, den Papst zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist. Dann hat der Papst quasi gemeint, nein, so ungefähr, ich möchte unter den Gläubigen sein und ich möchte quasi da unter genau den Ärmsten der Armen und so weiter sein. Und dann hat der Bürgermeister dieser Stadt gesagt, okay, ist in Ordnung. Und hat dann, bevor der Papst kam, ein Polizei-SWAT-Kommando reingeschickt, die erstmal großräumig Leute gekillt haben da drin. Also es ist eine extrem makabere Geschichte, aber es ist anscheinend wirklich so passiert, weil die haben halt dem Papst nicht sich getraut, Nein zu sagen, aber gleichzeitig haben sie gesagt, es ist völlig unmöglich, dass in dieses Gebiet mit den Verbrechern quasi der Papst reingeht, und dann haben sie eins der SWAT-Teams einfach reingeschickt und haben da anscheinend großräumig aufgepasst, was halt so gar nicht im Sinne des Papstes war. Und was hat das jetzt mit Senna zu tun? Weil wir wegen Glauben, und der Papst ist ja das die höchste Stelle der katholischen Kirche, wie du vielleicht auch weißt. Gläubige, sozusagen. Genau, weil wie wir schon sagten, Katholiken, Brasilien, Papst. Ich finde, dass der Weg dorthin nicht so weit ist. Ich twitter jetzt mal ein paar R's in Richtung Meo. Das finde ich gut. So, Olli, es tut mir leid. Darfst du dir noch was wünschen? Was wünschen? Summer of 69 von Bryan Adams. Nee, da war ich noch zu jung. Sehr gut. Das So Far, So Good Best-of-Album von Bryan Adams hat mich durch meine Jugend sehr begleitet, tatsächlich. Ja, same here. Die habe ich meinem Vater geklaut. Großartig. Gut, ich danke für eure Zeit. Möchte der Jürgen noch ein R in die Runde werfen? Nee, ich sehe gerade, der Twitter-Account ist nicht mehr aktiv. Das ist sehr schade. Muss ich mir einen anderen Weg suchen. Jetzt habe ich meine ganzen Rs wieder eingerollt. Was für ein schönes Schlusswort. Olli, Tobi, Vanessa, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ihr habt Eternal Room auf jeden Fall davon getragen. Und wie ich schon sagte, bitte einmal eure Podcast-Plugs in die Richtung werfen, und dann können wir die auch gerne bei uns auf den sozialen Kanälen teilen. Danke. Und einen famosen Abend euch noch. Danke, dass ihr dabei sein durfte. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.